Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um tief durchzuatmen. Wenn Sie im Stau stehen, von Ihrem Chef angebrüllt werden, sich auf einer Party unwohl fühlen, durchs Büro spazieren, am Strand liegen oder nachgrübeln, wie Sie nochmal zum Haus Ihrer Schwester kommen. Das hilft Ihnen, den Kopf frei zu bekommen, Ihren Körper zu spüren, sich in der Gegenwart zu verankern und die Verbindung zur Ursprungsenergie aufzubauen. Je mehr Sie sich das im Alltag zur Gewohnheit machen, desto tiefgreifender und positiver wird sich Ihr Leben verändern. Sowohl emotional als auch physisch. Desto eleganter werden Sie mit dem nächsten rücksichtslosen Vollidioten umgehen können, der neben Ihnen im Restaurant in sein Handy brüllt. Verkehren Sie in den richtigen Kreisen. Wenn Sie erfolglos sind, verbringen Sie Ihre Zeit am besten mit erfolgreichen Menschen, in deren Gegenwart Sie sich wie ein totaler Versager fühlen. Das kann ich offensichtlich gar nicht häufig genug sagen. Die Menschen in Ihrer Umgebung haben großen Einfluss darauf, wie Sie selbst die Welt sehen und welche Ansprüche Sie an sich stellen. Wenn Sie sich unter Menschen aufhalten, die ständig darüber jammern, wie müde und pleite Sie sind und welche Sorgen Sie sich um die gesamtwirtschaftliche Großwetterlage machen, werden Sie sich schon wie ein Held fühlen, wenn Sie es morgens aus dem Bett schaffen. Umgeben Sie sich mit Leuten, die zielstrebig sind und Herausforderungen mit den Worten »Verpiss dich, du Blödmann« begegnen. Mit solchen, die nur super tolle Menschen daten und genauso viel Geld verdienen oder daran arbeiten, wie Sie es möchten. Die jene Art von Urlaub machen, die Sie gern machen wollen. So erkennen Sie nicht nur, was auch für Sie möglich ist, so verspüren Sie auch einen größeren Anreiz, es diesen Leuten gleichzutun. Viertens, setzen Sie sich realistische Ziele. Nehmen Sie sich keinen 15-Kilometer-Lauf vor, wenn Ihnen schon der Weg zur Pizzeria um die Ecke wie Ausdauersport vorkommt. Fangen Sie mit 1 Kilometer täglich an und steigern Sie sich mit der Zeit. Disziplin ist ein Muskel und den müssen Sie in Ihrem eigenen Tempo aufbauen. Wenn Sie sich am Anfang übernehmen, werden Sie höchstwahrscheinlich entmutigt und geben auf. Setzen Sie sich realistische Ziele, die etwas außerhalb Ihrer Komfortzone liegen, und bauen Sie darauf auf. Fünftens. Lesen Sie Ihr Manifest. Halten Sie Ihre Ziele und Ihre Vision eines idealen Lebens schriftlich fest. Und zwar im Präsens, in der Gegenwartsform. Seien Sie dabei so konkret wie möglich. Wo wohnen Sie? Mit wem leben Sie zusammen? Was sind Ihre Hobbys? Mit wem verbringen Sie Zeit? Wie viel Geld verdienen Sie? Wie verdienen Sie es? Wie geben Sie der Welt etwas zurück? Wie sind Sie gekleidet? Formulieren Sie einen derart tollen Text, dass Sie ihn nicht lesen können, ohne laut aufzuschluchzen und ihn alle paar Sätze sinken lassen zu müssen, um sich wieder zu beruhigen. Lesen Sie ihn sich vor dem Schlafengehen und direkt nach dem Aufstehen vor. Jeden Tag. Das meine ich wirklich ernst. Entwickeln Sie eine Obsession. Denken Sie daran, wie Sie Ihr Leben und sich selbst verändern werden. Seien Sie vor lauter Vorfreude so oft wie möglich aus dem Häuschen. Je mehr Sie Ihren Fokus auf das richten, was Ihnen bevorsteht, und je emotionaler Sie dabei sind, desto schneller wird es eintreten. Sechstens. Zücken Sie Ihre Kreditkarte und lassen sich endlich helfen. Sich einen Coach oder Mentor zuzulegen, ist vielleicht die schnellste und beste Methode, in kürzester Zeit eine Veränderung zu erwirken. Das sage ich nicht nur, weil ich selbst Coach bin und sehe, wie meine Kunden regelmäßig das Unmögliche schaffen. Ich sage es auch, weil ich mich selbst bis zum Limit habe coachen lassen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr es hilft. Überlegen Sie mal. Profisportler arbeiten ihre gesamte Karriere über mit Trainern zusammen. Diese Hammertypen beschließen nicht plötzlich, ich habe dieses Jahr 8 Millionen damit verdient, einen Ball durch die Gegend zu kicken. Das schaffe ich von nun an auch allein. Sie behalten ihren Trainer, um ihr Top-Niveau zu halten und sich weiterzuentwickeln. Wie kommen Sie also auf die Idee, Sie könnten es ganz allein schaffen? Vor allem, wenn Sie, die meiste Zeit Ihres Lebens den Beweis geliefert haben, dass Sie es nicht können. Siebtens. beziehen Sie Ihren Körper mit ein. Ihr Kopf folgt immer Ihrem Körper. Wenn Sie schlechte Laune haben und sich trotzdem zu einer aufrechten Haltung zwingen, hebt sich Ihre Stimmung automatisch. Wenn Sie fit sind und vor Energie sprühen, fühlen Sie sich, als könnten Sie die ganze Welt erobern. Wollen Sie ernsthaft etwas im Leben erreichen, dann hören Sie auf, ein Faulpelz zu sein. Bringen Sie sich in Schwung. Essen Sie Dinge, die Sie gern mögen und die gesund sind. Vertiefen Sie Ihren Atem. Setzen Sie Kopf, Körper und Seele gemeinsam ein, um Ihr Leben zum Positiven zu verändern. Übung für Fortgeschrittene. Okay, das mag jetzt befremdlich klingen und kommt bestimmt nicht bei allen gut an, aber ich gebe Ihnen diesen Rat trotzdem, weil es funktioniert. Um unerschütterlich und fest entschlossen zu sein, hilft es, sich auf die Brust zu trommeln und in die Luft zu boxen, während Sie Ihre Affirmationen aufsagen. Das motiviert ungemein. Rufen Sie Sätze wie: Ich bin stark, ich bin selbstbewusst, das Universum steht hinter mir und ich werde es allen beweisen. Rufen Sie alle positiven Aussagen, die Ihnen helfen. Setzen Sie Ihren Körper ein. Verankern Sie die Worte physisch. Das macht Sie noch wirksamer. Vereint sind Körper und Geist viel stärker als getrennt. Achtens. Nutzen Sie Ihre Geheimwaffen. Stellen Sie eine Playlist der Lieder zusammen, die Sie in Stimmung bringen. Hören Sie Motivations-CDs. Umgeben Sie sich mit Bildern von Leuten, die Sie großartig finden. Tragen Sie Kleidung, in der Sie sich sexy und klug fühlen. Tanzen Sie, schreien Sie, trommeln Sie sich auf die Brust, drehen Sie eine Runde zum Titelsong von Rocky. Finden Sie heraus, was Ihnen das Gefühl gibt, Sie könnten Pippi Langstrumpf-mäßig ein Pferd in die Höhe stemmen. Und tun Sie es so oft wie möglich. Sie streben nach Großem. Sie müssen in der Zone bleiben. Neuntens. Lieben Sie sich selbst. Mit aller Kraft.